Am 6. März wurde in Basel das Schweizerische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung gebildet. An der Veranstaltung zur Bildung des Komitees nahmen die Mitglieder des Schweizerischen Korea-Komitees und der Schweizerischen Soziologie-Studentengruppe teil. Das Vorbereitungskomitee beschloss, den Zeitraum vom 10. März bis 6. April als Festzeit festzusetzen und in dieser Zeit verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Lobpreisung der unsterblichen Verdienste von Kim Il-sung um die Befreiung Koreas, die Neugestaltung der Gesellschaft, die Vereinigung des Landes und die Verwirklichung der Souveränität in der Welt zu organisieren.